ORAD.de, one every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App, der App Weihnachten 2017, die ultimative Weihnachts-App. Ich kann euch sagen, so ultimativ ist sie dann leider doch nicht. Kommen wir wie immer zu den technischen Daten. Erforderliche Android Versionsnummer 4.1 oder höher, aktuelle Versionsnummer der App 2.33. Grundsätzlich ist die App gratis, sie bietet aber In-App-Käufe 1,99 bis 2,19 € pro Artikel. Kommt übrigens aus der Entwickler aus Honolulu. Interessant. Und bei 1145 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3,6 Sternen. Was macht die App, die angeblich so ultimative Weihnachts-App? Ihr könnt verschiedene Dinge, oder ihr habt verschiedene Dinge. Ihr habt nämlich, wenn ihr sie startet, den Countdown bis Weihnachten. Ihr habt einen Adventskalender, da war heute zum Beispiel ein Rezept drin. Und ihr habt eine Wunschliste, wo ihr, ja, halt eine Wunschliste anlegen könnt, was ihr euch wünscht. Und das Ganze teilen gleich per WhatsApp, SMS, E-Mail, etc. pp. Ja, kann man haben, für gratis ist es auf jeden Fall nett, ganz klar, aber mehr ist es halt auch nicht. Es ist halt ganz nett, aber so richtig haben wollen, naja, für gratis könnt ihr euch das einfach mal ausprobieren, anschauen, runterladen, ausprobieren und bei Bedarf halt wieder löschen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.